nicht. Denn gesehen werden will er nicht. Er hört fremde Schritte im Echo der Nacht. Er stellt sich sein Opfer vor und er lacht. Jetzt beginnt sein weißes Ritual. Er braucht des Opfers Angst und Qual. Psychopath in der Nacht, das ist deine Zeit. Die Dunkelheit verbirgt dich schnell, wenn du bringst Schmerz und Leid. Psychopath in der Nacht, das ist deine Zeit. Die Dunkelheit verbirgt dich schnell, wenn du bringst Schmerz und Leid. Mit seiner Axt schlägt er auf die Beute ein, immer wieder. Bis er verstummt, das Schreien sein ganzer Körper. Da ist voll fremde Blut, das ist was er braucht. Jetzt geht's ihm wieder gut, die Sucht zu töten, die wird niemals vergehen. Seine Axt schlägt leider zu, da hilft kein Gnade flehen. Doch noch keiner hat ihn in Verdacht. Deshalb macht er weiter, was dir denn da? Psychopath in der Nacht, das ist deine Zeit. Die Dunkelheit verbirgt dich schnell, wenn du bringst Schmerz und Leid. Psychopath in der Nacht, das ist deine Zeit. Die Dunkelheit verbirgt dich schnell, wenn du bringst Schmerz und Leid. Psychopath in der Nacht, das ist deine Zeit. Die Dunkelheit verbirgt dich schnell, wenn du bringst Schmerz und Leid. Aber mach weiter, denn er ist ein Psychopath in der Nacht, das ist deine Zeit. Die Dunkelheit verbirgt dich schnell, wenn du bringst Schmerz und Leid. Man hat dich einfach eingesperrt, weil man dich so gut kennt. Doch das alles ist nicht viel, denn du bist so intelligent.